Glauben denn die Bewohner der Städte, sicher davor zu sein, dass unsere Gewalt bei Nacht über sie kommt, während sie schlafen? Oder glauben die Bewohner der Städte, sicher davor zu sein, dass unsere Gewalt am hellen Morgen über sie kommt, während sie spielen? Ja, wenn wir die Geschichte der Früheren lesen, da denken wir manchmal, ach, das waren ja diese Ungläubigen, diese Verleugner. Ja, ist ja klar, dass denen das passiert. Das sind alte Geschichten. Und wir sind ja die Umma von Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Und uns kann ja nichts passieren. Egal, wie wir handeln und egal, wie wir uns benehmen. Ja, aber Allah warnt uns hier, dass, glauben sie denn, dass sie immer sicher sind? Dass Allahs Gewalt, dass das Erfassen von Allah nicht überall, jederzeit, auf jeden herabkommen kann? Ja, wenn diese Unwetter oder Naturkatastrophen kommen, dann kommen die nicht ausgesucht nur in der dritten Welt vor, sondern jedes Land wurde schon mal mehr, mal weniger davon getroffen. Deswegen, was heißt es? Bedacht gehen, bedacht handeln, überlegen, ist Allah zufrieden mit dem, was ich tue? Und nicht wohlwissend Allah Unzufriedenheit herbeirufen und erzürnen, sondern immer furchtsam bleiben. Und genau dies ist ja Taqwa. Glauben sie denn, sicher vor Allahs Ränken zu sein? Aber vor Allahs Ränken sicher zu sein, glaubt nur das Volk derjenigen, die Verlierer sind. Ja, also Verlierereigenschaften ist es, sich sicher zu fühlen vor Allahs Ränken. Ist denjenigen, die die Erde nach ihren vorherigen Bewohnern erben, nicht deutlich geworden, dass, wenn wir wollten, wie sie für ihre Sünden treffen würden, und wir versiegeln ihre Herzen, so dass sie nicht hören? Ja, leider stellen wir aber vieles, was um uns herum passiert und passiert ist, nicht mit uns in Beziehung. Wir denken oft, das ist ja nicht mein Problem, das hat ja nichts mit mir zu tun. Ja, aber um uns herum, wie viele Geschichten haben wir schon alle mehr oder weniger erlebt von Menschen, die von sehr wohlhabend auf einmal bettelarm wurden oder von gesund und wohlauf zu kränklich, krank oder vielleicht sogar, dass ihnen das Leben genommen wurde. Ja, nichts bleibt beständig in diesem Leben, sondern jeden Tag gibt es neue Änderungen und alles ist in ständiger Veränderung und keiner kann immer jung, immer gesund, immer wohlhabend und immer in guten Zeiten bleiben. Kulla yawmin huwa fi sha'n. Allah ist jeden Tag in Beschäftigung. Jeden Tag geht die Sonne an einem ein bisschen versetzteren Ort auf. Alles ist in ständiger Veränderung. Ja, deswegen, was wir haben, im Guten benutzen und vor Unrecht hüten, das ist, worauf es eigentlich ankommt. Ja, nicht fälschlicherweise denken, dass das, was früher passiert ist, ja heute keine Verbindung mehr zu dem hätte, was heute ist. Jetzt Shu'aibs Volk kürzt das Maß. Heute gibt es unzählige Gemeinschaften und Völker, die das Maß kürzen. Warum meinen diese, dass sie sicherer wären vor dem, was das Volk von Shu'aib getroffen hat, wenn sie doch das Gleiche tun, was dieses Volk getan hatte? Das sind die Städte. Über sie erzählen wir dir einiges von ihren Berichten. Ihre Gesandten kamen ja zu ihnen mit den klaren Beweisen, aber sie konnten nicht an das glauben, was sie zuvor für Lüge erklärt hatten. So versiegelt Allah die Herzen der Ungläubigen. Und wir fanden bei den meisten von ihnen keine Vertragstreue, sondern wir fanden, dass die meisten von ihnen fürwahr Frevler waren. Ja, das ist auch dieser Stolz, wenn man einmal etwas abgelehnt hat, dann will man nicht mehr zugeben, dass man vielleicht falsch lag und dann egal wie viele Beweise vor einem erscheinen, man bleibt stur auf dem Verharren. Was man das erste Mal gesagt hat. Und irgendwann passiert es dann, dass Allah die Fähigkeit hinwegnimmt, überhaupt das noch zu erkennen. Ja, so versiegelt Allah die Herzen der Ungläubigen. Hierauf schickten wir nach ihnen Musa mit unseren Zeichen zu Pharao. Nach ihnen, nach den Propheten, die wir jetzt alle in Surat al-Araf schon zusammen gelesen haben, mit unseren Zeichen zu Pharao und seiner führenden Schar. Doch sie handelten Unrecht an ihnen. Schau nur, wie das Ende der Unheilstifter war. Musa sagte, O Pharao, gewiss, ich bin ein Gesandter vom Herrn der Weltenbewohner. Bestrebt, über Allah nur die Wahrheit zu sagen. Ich bin doch mit einem klaren Beweis von eurem Herrn zu euch gekommen. So lasse die Kinder Israels mit mir gehen, also befreie sie aus der Knechtschaft, befreie sie und lass sie mit mir wegziehen. Er sagte, wenn du mit einem Zeichen gekommen bist, dann bring es her, wenn du zu den Wahrhaftigen gehörst. Er warf seinen Stock hin und sogleich war er eine deutliche Schlange. Ja, das war eines dieser Wunder von Musa a.s. Und er zog seine Hand heraus, da war sie weiß für die Betrachter. Die führende Schar aus dem Volk Pharaons sagte, dieser ist fürwahr ein kenntnisreicher Zauberer. Also die deutlichen Wunder, die Musa a.s. gebracht hatte, die wohl zu erkennen waren, klar und deutlich. Was haben sie gesagt, um einen Vorwand zu haben, es nicht glauben zu müssen, dass nein, das ist nur ein Magier, das ist Magie, was er da betreibt. Und dann haben sie noch eine falsche Beschuldigung noch hervorgebracht, der euch aus eurem Land vertreiben will. Was befiehlt ihr nun? Also Musa a.s. hatte ja gesagt, gebt mir Bani Israel mit, ich gehe weg mit denen. Was werfen Sie ihm vor, der euch aus eurem Land vertreiben will? Ja, hier sehen wir, wie man mit falschen Beschuldigungen arbeitet, um jemanden daran zu hindern, die Wahrheit zu verbreiten. Ja, dann haben sie geplant und sie sagten, stelle ihn und seinen Bruder zurück und sende in die Städte Boten, der die Leute versammelt, damit sie dir jeden kenntnisreichen Zauberer herbeibringen. Und die Zauberer kamen zu Pharaon. Sie sagten, wir bekommen doch sicher Lohn, wenn wir es sind, die siegen. Er sagte, ja, und ihr werdet fürwahr zu den Nahegestellten gehören. Also wenn ihr Magier Musa a.s. besiegt, dann werdet ihr zu denen gehören, die mir, also Pharaon spricht gerade, nahegestellt sind. Sie sagten, o Musa, entweder wirfst du oder wir sind es, die zuerst werfen. Er sagte, werft ihr zuerst. Als sie nun warfen, bezauberten sie die Augen der Menschen und flößten ihnen Furcht ein, und sie brachten einen gewaltigen Zauber vor. Und wir gaben Musa ein, wirf deinen Stock hin. Da verschlang er sogleich, was sie vortäuschten. Ja, also sobald er seinen Stock hingeworfen hatte, wurde er zu einer riesigen, gewaltigen Schlange, der alles verschlang, was sie da fabriziert hatten an Augentäuscherei. So bestätigte sich die Wahrheit und zunichte wurde das, was sie taten. Sie wurden dort besiegt und kehrten gering geachtet zurück. Und die Zauberer warfen sich ehrerbietig nieder. Ja, also die sind dann überzeugt worden, haben gesehen, das, was Musa a.s. macht, das ist keine Magie. Wir sind Profis, was Magie angeht, und das ist keine Magie, was er da gemacht hat. Und haben die Wahrheit erkannt und sich direkt in Niederwerfung anbetend Allah ergeben und als Muslime Sajda gemacht. Und sie sagten, wir glauben an den Herrn der Weltenbewohner, den Herrn von Musa und Harun. Pharaon sagte, ihr glaubt an ihn, bevor ich es euch erlaube? Ja, weil er hat sich ja für den obersten Herrn gehalten. Das sind wahrlich Ränke, die ihr in der Stadt geschmiedet habt, um ihre Bewohner daraus zu vertreiben. Wieder falsche Beschuldigung, die keine Basis hatte. Aber ihr werdet es noch erfahren. Ich werde ganz gewiss eure Hände und eure Füße wechselseitig abhacken und euch hierauf ganz gewiss allesamt kreuzigen lassen. Also er droht den Magiern, das verlasst diese neue Religion, kommt zurück zu meiner Anbetung, ansonsten passiert euch das hier. Wie reagieren die Magier? Sie sagten, wir werden ganz gewiss zu unserem Herrn zurückkehren. Ja, mach du, was du machen willst. Wir kehren sowieso zu Allah zurück. Das kann Iman bewerkstelligen. Das kann die Erkenntnis Allahs bewerkstelligen. Dass man sich aus nichts mehr aus dem Konzept bringen lässt. Dass man sich von nichts mehr von dieser großen Erkenntnis, diesem großen Segen an Allah glauben zu dürfen und ihm dienen zu dürfen, dass man sich davon nicht mehr abhalten lässt. Ja, wie sind wir heute? Mit Kleinigkeiten kann man uns aus dem Konzept bringen. Manchmal sogar mit Dingen, die gar keine Realität haben, vielleicht nur Gerüchte sind. Und die lassen uns schon manchmal den Pfad verlieren. Du grollst uns ja nur darum, dass wir an die Zeichen unseres Herrn glaubten, als sie zu uns kamen. Unser Herr, überschütte uns mit Standhaftigkeit und berufe uns ab als dir Ergebene. Auch sehr schöne Dua. Rabbana afrigh alayna sabran wa tawaffana muslimin. Standhaftigkeit ist in solchen Zeiten eine Sache, die man Allah beten muss. Die führende Schar aus dem Volk Pharaons sagte, willst du zulassen, dass Musa und sein Volk auf der Erde Unheil stiften und dass er dich und deine Götter verlässt? Er sagte, wir werden ihre Söhne allesamt töten und nur ihre Frauen am Leben lassen. Wir sind ja Bezwinger über sie. Hier ist die Rede eines Hochmütigen. Das ist die Rede und die Einstellung eines Hochmütigen. Er redet und handelt, als ob es keinen gibt, der ihn fassen könnte. Als ob es keinen gibt, der ihn fassen könnte. Ja, und wir sehen auch, dass die Wunder, die vor den Zauberern und vor den restlichen Volk Pharaons waren, das waren ja genau dieselben Wunder, aber trotzdem die einen hat es zum reinen Glauben gebracht und die anderen in ihrem Hochmut noch gemehrt. Ja, in ihrem Hochmut so sehr gemehrt, dass sie sich nun an der gesamten Gemeinschaft der Gläubigen rächen wollten und sagten, wir werden alle Söhne von Bani Israel töten. Ja, ist eine große Heimsuchung, die das Volk dann getroffen hat und eine große Unrecht, was sie erleiden mussten. Ja, was tut Musa a.s. in so einer Situation? Was kann er da machen? Musa sagte zu seinem Volk, sucht Hilfe bei Allah und seid standhaft. Ista'inu billahi wasbiru. Sucht Hilfe bei Allah, macht Dua, wendet euch zu Allah. Wir sind schwach, uns kann man sowas antun, aber Allah ist ja stark. Wir können nichts ausrichten gegen diese Heimsuchung, aber Allah, wenn wir uns zu ihm wenden und auf ihn verlassen, er kann wahrlich alle, die sich selber als Bezwinger erachten, er kann sie bezwingen. Und nach dem Wenden zu Allah, was dann noch machen? Wasbiru, und seid standhaft, haltet aus, nicht wanken. Nicht aus dem Konzept bringen lassen, nicht abbringen lassen von dem, was gut und richtig ist, was wahr und richtig ist. Ja, das heißt also, wenn man verknechtet ist, wenn man keine Macht hat, wenn man sich nicht wehren kann, wenn man keine Mittel hat und alle sich gegen einen verschwören, was soll man tun? Ista'inu billahi wasbiru. Und dann gibt er sogar noch Hoffnung. Gewiss, die Erde gehört Allah, er gibt sie zum Erbe, wem von seinen Dienern er will. Und das gute Ende gehört den Gottesfürchtigen. Ja, in so einer Situation, dann seinem Volk, das gerade auf so eine Art und Weise heimgesucht wird und keine Mittel hat, um sich zu wehren oder es abzuwehren, diese Heimsuchung, in diesem Augenblick dem Volk noch Zuversicht und Hoffnung zu geben, das ist hier die Rolle eines guten Führers, einer guten Leitfigur. Dass nein, Allah kann die Herrschaft, die die anderen gerade haben und sie missbrauchen gegen euch, er kann sie auch euch geben, wem von seinen Dienern er will. Und denkt dran und hofft darauf, das gute Ende gehört den Gottesfürchtigen. Das heißt was? Seid ihr zu den Gottesfürchtigen. Lasst euch eure Gottesfurcht nicht nehmen aus Rachegelüsten oder aus falschem Benehmen oder aus Nachahmung derer, die euch gerade unterdrücken. Sie sagten, uns ist Leid zugefügt worden, bevor du zu uns kamst und nachdem du zu uns gekommen bist. Also uns ist das früher auch schon mal passiert. Ja, als Musa alaihissalam selber noch ein Baby war, war ja auch schon diese Heimsuchung auf das Volk von Bani Israel herabgekommen, dass die Kinder, die Söhne vor allem, getötet wurden. Er sagte, vielleicht wird euer Herr euren Feind vernichten und euch zu Nachfolgern auf der Erde machen und dann schauen, wie ihr handelt. Ja, wir sehen schon, das Volk redet negativ und Musa alaihissalam redet immer positiv. Ja, er sagt nicht, ja stimmt, und verliert selber die Hoffnung im Angesicht der Not, verliert selber den Mut, sondern nein, er bleibt zuversichtlich und vertraut auf Allah und gibt seinem Volk auch Hoffnung. Und wir ergriffen ja schon die Leute Pharaons mit Dürrejahren und Mangel an Früchten, auf das sie bedenken mögen. Ja, jetzt werden die Prüfungen und Heimsuchungen erwähnt, die das Volk von Pharaon dann getroffen haben, weil Allah sie auch schrittweise immer wieder geprüft und erschüttert hat, auf das sie vielleicht bedenken mögen. Aber wenn dann etwas Gutes zu ihnen kam, sagten sie, dies gehört uns, also das muss so sein. Und wenn sie etwas Böses traf, sahen sie ein böses Vorzeichen in Musa und denjenigen, die mit ihm waren. Ja, dann gaben sie die Schuld Musa a.s. und den Gläubigen. Aber ihr Vorzeichen ist sicherlich bei Allah, jedoch wissen die meisten von ihnen nicht. Und sie sagten, welches Zeichen du uns auch vorbringen magst, um uns damit zu bezaubern, so werden wir dir nicht glauben. Ja, wenn jemand mit so einer Sturheit auf dem festhält, worauf er ist, dann können ihm die Beweise auch nichts mehr bringen. Da sandten wir über sie die Überschwemmung, die Heuschrecken, die Zecken, die Frösche und das Blut als einzeln vorgebrachte Zeichen. Aber sie verhielten sich hochmütig und waren ein Volk von Übeltätern. Ja, Allah hätte sie auch jetzt auf einmal fassen können. In dem Moment, wo sie eine hochmütige Aussage gemacht hatten oder Unrecht geübt hatten, hätte Allah sie in dem Moment auch fassen können. Aber das ist nicht Allahs Art und Weg, sondern er gibt Frist und fasst die Menschen. Er gibt wieder Frist und fasst sie wieder. Warum macht er das? Damit der Mensch umkehrt und eingedenk ist. Ja, in überall auch diese Heimsuchungen, die das Volk von Pharaon getroffen haben, ja, das waren alles verheerende Heimsuchungen, eine nach der anderen. Immer wieder baten sie dann Musa, das bitte deinen Herrn, dass er von uns diese Heimsuchung nimmt. Und jedes Mal sagten sie, und dann werden wir glauben. Und immer wenn Allah dann diese Heimsuchung wegnahm, brachen sie ihr Versprechen doch immer wieder und immer wieder. Ja, diese Zecken, und manche sagen auch, das waren Läuse, kleine Tierchen, die waren überall in all ihren Lebensmitteln, Häusern, Körper, überall war das vorzufinden. Das gesamte Wasser wurde zu Blut. Also das waren große Heimsuchungen, die Allah auf sie herabsandte. Als nun die unheilvolle Strafe sie überfiel, sagten sie, O Musa, rufe für uns deinen Herrn an, aufgrund seines Bundes mit dir. Wenn du die unheilvolle Strafe hinwegnimmst, werden wir dir ganz gewiss glauben und die Kinder Israels ganz gewiss mit dir wegschicken. Als wir dann die unheilvolle Strafe von ihnen hinwegnahmen, auf eine Frist, die sie erreichen sollten, brachen sie sogleich ihr Wort. Da übten wir an ihnen Vergeltung und ließen sie im großen Gewässer ertrinken, dafür, dass sie unsere Zeichen für Lüge erklärten und ihnen gegenüber unachtsam waren. Und wir gaben dem Volk, das unterdrückt worden war, zum Erbe die östlichen und die westlichen Gegenden des Landes, das wir gesegnet haben. Und das schönste Wort deines Herrn erfüllte sich an den Kindern Israels dafür, dass sie standhaft waren. Und wir zerstörten, was Pharaon und sein Volk zu machen und was sie zu errichten pflegten. Ja, jetzt sehen wir, wie der Niedergang des einen Volkes und der Aufgang des anderen Volkes von Allah eingeleitet wurde. Und wir ließen die Kinder Israels das Meer durchschreiten. Sie kamen zu Leuten, die sich zur Andacht an ihre Götzen zurückzogen. Sie sagten, O Musa, mache uns einen Gott, so wie sie Götter haben. Er sagte, ihr seid ja Leute, die töricht sind. Gewiss, was diese da betreiben, wird zerstört und zunichte wird, was sie zu tun pflegten. Also was ist mit euch los? Nach all den Gnaden, die Allah euch gegeben hat, wollt ihr jetzt etwas tun, was keine Basis hat, wessen Ergebnis sein wird, dass Allah diese Frömmigkeit, an den Götzen geübte Frömmigkeit zunichte machen wird und verschwenden wird und diese Menschen nur bestrafen wird? Ja, da ist kein Heil darin, da ist kein Ergebnis, keine Belohnung darin, sondern nur das Gegenteil. Er sagte, soll ich für euch einen anderen Gott begehren als Allah, wo er euch vor den anderen Weltenbewohnern bevorzugt hat? Also er hat euch eine Aufgabe gegeben, euch gerettet aus der Knechtschaft, euch, um euch eurer alten Heimat zuzuführen, um damit ihr dort Allahs Din verbreiten könnt. Das ist die Aufgabe, die Allah euch gegeben hat, euch bevorzugt hat vor anderen Weltenbewohnern. Und ihr wollt zu dem, was Allah verboten hat, wovor Allah euch gerettet hat, da wollt ihr zurückkehren zum Schirk, zum Götzendienst. Ja, und das war jetzt ein richtiges Volk, was sie da gesehen hatten, welches Götzendienst und Rituale praktizierte und Götzen verehrte. Aber so gibt es viele Dinge, die auch wir heute noch über Allah setzen, neben Allah setzen und zu einem Kalb machen. Ja, nicht mehr das sehen, was Allah uns hat als Aufgabe gegeben, sondern andere Dinge darüber, daneben, drumherum stellen und dann letztlich nicht mehr zu Allah gehen können. Ja, Dinge wichtiger und lieber werden als das, was uns zu Allah führt. Ja, und all das muss vertrieben werden und zerbrochen werden. Ja, in unseren Köpfen zerbrochen werden, damit wir dann letztendlich aufrichtig zu Allah uns wenden können. Und gedenkt, als wir euch vor den Leuten Pharaons retteten, als sie euch eine böse Qual auferlegten, indem sie eure Söhne allesamt töteten und nur eure Frauen am Leben ließen. Darin war für euch eine gewaltige Prüfung von eurem Herrn. Und wir gaben Musa eine Verabredung auf 30 Nächte und machten sie mit weiteren 10 voll. So vervollständigte sich die festgesetzte Zahl seines Herrn auf 40 Nächte. Und Musa sagte zu seinem Bruder Harun, nimm meine Stelle bei meinem Volk ein, sorge für Ordnung und folge nicht den Weg der Unheilstifter. Ja, warum war das so, dass Musa a.s., um das Buch von Allah zu empfangen, auf einen Berg in die Einsamkeit gerufen wurde? Ja, das hier ist ein sehr wichtiger Punkt, der uns etwas lehrt, nämlich über das sich widmen und fokussiert sein auf etwas, was gerade wichtig ist. Ja, manche Dinge können wir nicht nebenbei mit anderen Dingen einfach erledigen. Für manche Aufgaben ist es wichtig und gut und nützlich, sich zurückzuziehen, sich zu konzentrieren und auch Ablenkungen nicht nur zu vermeiden, sondern wirklich aus dem Weg zu räumen. Ja, wo das natürlich möglich ist. Hier zum Beispiel kennt ihr alle den Unterschied beim Haushalt oder beim Kochen nebenbei Koran zu hören oder einen Vortrag zu hören beim Spazierengehen oder sich wirklich hinzusetzen, zurückzuziehen und konzentriert aufzunehmen, was man da hört, was man da lauscht und wirklich versuchen, das zu verinnerlichen. Ja, und alle, die sich schon mal ernsthaft mit einem Lernvorgang, mit Studium, mit Studieren, mit Lernen beschäftigt haben, die wissen das zu schätzen, diese Zeit der Einsamkeit, diese Zeit des Zurückziehens, diese Zeit des Widmens und Konzentrierens, wie wichtig das ist, um wirklich etwas zu erreichen. Ja, und jetzt kommen wir natürlich dann zu der Frage, dass wie viele Pläne, egal welchen Hintergrund jetzt manche von uns haben, manche vielleicht schon Erfahrung mit Lernen, manche schon weniger, manche vielleicht noch gar keine Erfahrung. Ja, wir Menschen sind sehr verschieden. Jeder nach seinen Umständen entsprechend. Und das kann sehr verschieden sein. Aber nichtsdestotrotz, wie viele Pläne haben wir schon gemacht, um je nach unseren Ermessen und je nach unseren Umständen entsprechend ein Verständnis von Allahs Buch zu erlangen? Ja, wie viel, und zwar Plan, das Wort Plan ist wichtig in diesem Kontext. Nicht nur so, ja, hier und da habe ich mal was gelesen oder da war ich mal zufällig mal auf einem Vortrag oder zufällig hat mir eine Schwester was erzählt. Nein, wie viel Plan habe ich schon gemacht? Wie viel Mühe habe ich mir schon gegeben? Wie viel Zeit habe ich schon investiert und mich konzentriert dafür gewidmet, um ein wenig und noch ein wenig und noch ein wenig, man kann mit sehr kleinen Schritten vorangehen, aber diese Schritte sollen wenigstens in die richtige Richtung gehen. Wie viel habe ich schon dafür investiert von meiner Energie, konzentriert gewidmet, um Allahs Buch zu verinnerlichen, zu verstehen, umzusetzen. Ja, alles, was damit zu tun hat. Ja, und diese kleinen Schritte sind es sogar manchmal, sei es einmal die Woche, manchmal zweimal im Monat oder noch weniger, wenn jemand so beschäftigt ist. Aber diese kleinen Schritte sind es, die letztlich zum Erfolg führen können. Ja, da gibt es diese schöne Geschichte von Ibn Hajar al-Asqalani, das ist der Autor von Fathul Bari und auch von Bulugh al-Maram. Das ist ein sehr berühmtes Buch, wird in vielen Madaris auch als Pflichtlektüre gelesen und zusammen studiert. Und man sagt, wie das entstanden ist, dass dieser Gelehrte seinem Kind die Religion beibringen wollte und dafür mit Hadithen anfing und sie ein nach dem anderen sammelte und dann niederschrieb, und so ist dieses Buch entstanden. Ja, durch regelmäßige kleine Schrittchen. Ja, natürlich, das waren jetzt Gelehrte, wir können jetzt überhaupt nicht damit vergleichen, aber nichtsdestotrotz dienen uns auch diese großen Vorbilder als Beispiele und als Ideale, wie wir uns unsere Zeit vielleicht ein bisschen nutzvoller verbringen können, organisieren können. Ja, wenn wir nur mal schauen, wie viel Zeit wir mit nur Telefonieren verbringen oder unnütze E-Mails lesen. Wir wissen, das sind Werbungen oder das sind ja Sachen, die uns eigentlich nicht direkt betreffen. Wie viel Zeit verschwenden wir? Warum? Weil wir keinen Plan haben. Weil wir unsere Zeit nicht nach Plan und nicht nach Organisation und nicht nach einem Fokus verbringen. Das Was war nochmal wichtig? Was muss ich auf jeden Fall erreichen? Und auch wenn es kleine Schritte sind, die dann dahin führen, und auch wenn es nicht so niveauvolle Schritte sind, weil nochmal, jeder von uns hat anderen Hintergrund. Ja, ein studierter Mensch oder ein sehr tiefsinniger Mensch wird bestimmt anders daran gehen, als jemand, der nur eine ungefähre Bedeutung gerne lernen möchte, damit er ungefähr weiß, was ihm diese Verse sagen, wenn er sie denn aufschlägt. Ja, und das heißt auch in diesem Hadith, dass Allah liebt die kleinen Taten, wenn sie regelmäßig sind, ungefähr ist der Wortlaut des Hadithes, die Bedeutung des Hadithes. Ja, deswegen kleine Schritte. Ja, aber das Ziel muss klar sein, der Fokus muss klar sein, es muss klar sein, was einem wichtig ist und worauf man hinarbeiten will. Und dann kann man auch nicht sagen, dass nein, ich habe keine Zeit, denn Zeit ist eigentlich das Einzige, was wir alle gleich verteilt haben, im Gegensatz zum Reichtum, im Gegensatz zum Intellekt, im Gegensatz zu vielen anderen Gnaden, ist Zeit etwas, was jedem Mensch gleich viel gegeben wurde. Ja, und wir sehen ja auch, dass als Musa a.s. wegging, dann übergab er Harun bestimmte Aufgaben. Und das lehrt uns auch, dass man bestimmte Aufgaben auch nicht tun kann, ohne anderen, die gerade nicht anstehenden Aufgaben, weil Musa a.s. war jetzt mit etwas Wichtigerem beschäftigt und hat deswegen das Wichtige Harun a.s. übergeben. Und das zeigt uns auch wieder diese Organisation, diese Übergabe, ja, damit der Fokus, was war der Fokus, das Buch von Allah zu bekommen, damit das nicht vernachlässigt wurde. Als nun Musa zu unserer festgesetzten Zeit kam, a.s., und sein Herr zu ihm sprach, sagte er, mein Herr, zeige dich mir, dass ich dich anschaue. Er sagte, du wirst mich nicht sehen, aber schau den Berg an. Wenn er fest an seiner Stelle bleibt, dann wirst du mich sehen. Als nun sein Herr dem Berg offenbar erschien, ließ er ihn in sich zusammensinken, also der Berg sank in sich zusammen, und Musa fiel bewusstlos nieder. Als er dann wieder zu sich kam, sagte er, Preis sei dir, Subhanak. Ich wende mich in Reue dir zu und ich bin der Erste der Gläubigen. Ja, hier sieht man auch, dass jeder Diener ist ja so. Der größte Wunsch ist ja, seinen Rabb, seinen Herrn zu schauen. Wer hat mich erschaffen? Ja, aber trotzdem, dieser Wunsch war völlig legitim und auch völlig in Ordnung. Trotzdem sieht Musa a.s. das hier als sein Vergehen, macht Tauba, zeigt Reue vor Allah, preist Allah. Und jetzt hier sehen wir diese unglaubliche Demut und demütige Art und Weise von Musa a.s. Ja, diese Knechtschaft, seine Knechtschaft gegenüber Allah so deutlich nochmal darlegt.